Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cell one is a little padded palace, within which lives a little girl named Alice. For half her life in that room she has been banished. She drinks from the wrong side of the chalice. The girl's damaged each day when I arrive at the front gate. I hear a happy little voice say, "You're late, you're late, you're late." Always talking to the friends in her head. Running round a cell and playing under a bed. At lunch times I go listen to a mad chatter. Matter of fact, tea parties with a limited platter. She won't touch her lunch unless it's labelled completely with little tags saying either drink me or eat me. She's never any hassle, bashful battles with validity. Always mad polite in spite of all the instability. Handles the containment and displacement just formidably. Pays the locking doors, but by the morning she's forgiven. I'm a porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cell 4 will be Dorothy, sweet little thing. Always likes to chat and smile and dance and sing. It's startling when you start to think of how you might react to this darker thing. She believes that she travelled to a faraway land, and havoc was wreaked by her own fair hand. She killed a woman by mistake straight away on arriving, then formed a gang to go and hunt and kill the victim's sibling. It's kinda fucked up, they killed wolves and crows as they trod a bloodstained path along a yellow brick road. And once they'd killed their second victim, they still weren't done. This posse bounded on and hounded some old man for fun. She tells a story with a smile, while not the slightest flicker of rigor lingers as this princess clicks the heels on her slippers. Kinda hear a solemn mumble as I close the cell door. Mr. Porter, we ain't in Kansas no more. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. One more door, let's jaw about Wendy. Always looking forlorn, sat by a window like a sentry. Hope of entry is empty due to bars and grating, but she still sits staring at the stars just waiting. Carved in her heart an outline never, never fading. A figure, hands on hips, feet never, never quaking. Memories of a kiss, hands never, never shaking. Her grasp on this dream of hers never, never breaking. Years back you'd often hear her talking at night about pirates' adventures and mind-propelled flight. I know what you're thinking, absolutely batshit, factually inaccurate, engaging the inanimate. She say I believe in fairies as she rung a little bell. And yeah, that's kinda crazy, but it's harmless as well. She harnessed herself apart from this hell and started a well that through her dreams broke the fucking bars to this cell. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Cause I'm the porter and these wards I walk from wall to wall are full of the types of minds that might sometimes fight the binds of thought paths that we all default to. Weird to think each one is someone's daughter. Dan Lissac, was es Scroobius Pip mit ihrem Track Porter. Die beiden Boys haben mit Repent, Replenish, Repeat auch im letzten Jahr noch eine Platte veröffentlicht, die ich hier nochmal vorstellen wollte. Sind auch bald in Hamburg am 4. März, nämlich Übel und Gefährlich. Ihr hört den Sunday Service, wir sind angekommen mitten bei den Konzerttipps hier. Die zweite Stunde, was läuft die kommende Woche in den Clubs in Hamburg? Ich habe ein paar Sachen für euch rausgesucht, ein paar ganz nette auch wirklich dabei. Wir fangen an mit Mittwoch, den 12. Februar. Maximo Park sind in der Stadt. Die Band und Paul Smith aus Newcastle haben ja gerade erst mit Too Much Information ihre neueste Platte veröffentlicht, mit etwas Kritik an dem Internetzeitalter und an die Medien. Verarbeitung, Verbreitung, Verwertung, wie auch immer. Und sie spielen live am Mittwoch im Grünspan. Wer die Band schon mal vorher im kleinen schnuckligen Rahmen erleben möchte, der kann das auch tun, und zwar um 18 Uhr bei Michelle Records in der Innenstadt, in dem kleinen Plattenladen, spielen Maximo Park im Schaufenster. Das wird sicherlich ein kleines Verkehrschaos geben, also kommt mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn, damit ihr auch wirklich hinkommen könnt. Maximo Park hier zu hören mit ihrem Track, Her Name Was Audrey. Her name was Audrey. Maximo Park, as it's best. Die Band gefällt mir bei diesen kurzen, eher, ich sag mal, angepunkten Songs ein bisschen besser, fast schon wie die alten Maximo Park. Leider gibt es da nur relativ wenige von auf dem neuesten Album Too Much Information. Die meisten Songs dann auch wieder so Breitband, Stadionrock, sage ich mal. Nicht ganz so schlimm natürlich, wie das sich das anhört, aber die können es eigentlich besser. Ich hoffe mal, dass sie live eine gute Figur abgeben. Ihr könnt Maximo Park sehen am Mittwoch, den 12. Februar im Grünspan und Nachmittag schon, beziehungsweise am frühen Abend 18 Uhr bei Michelle Records. Da wird sicherlich ziemlich kuschelig und nett werden. Am Donnerstag, den 13. Februar, ist der Bombay Bicycle Club zu Gast im Übel und Gefährlich. Die Band hörten wir schon in der ersten Stunde mit einem Track vom neuesten Album. Und das Konzert ist ausverkauft, habe ich zumindest gelesen. Stattdessen könnt ihr vielleicht ins Docks gehen. Ja, richtig gehört, im Docks. Da spielt nämlich Moderat. Wundert mich auch ein bisschen. Eher so ein Elektronik-Act aus Berlin mit Beteiligung von Sascha Ring, den man von Apparat kennt, und von den beiden Boys von Modeselektor. Die machen das Docks voll. Das finde ich eigentlich ziemlich unglaublich. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß dabei. Hier kommen sie mit Therapy. Thank you. Es darf ordentlich geraved werden. Im Docks zu Moderat, die hörten wir gerade mit dem Track Therapy vom Album 2, welches letztes Jahr erschien. Moderat könnt ihr live sehen, am Donnerstag spielen sie im Docks, es ist der 13. Februar. Am nächsten Tag dann gibt es ein Benefizkonzert in der Fabrik zugunsten jugendlicher Flüchtlinge. Da treten auf Herrchens Frauchen, das sind dann Lisa Polit und Günther Schmidt, ebenfalls dabei Rainer Trampert und Thomas Ebermann und Tuten und Blasen und auch noch die Goldies, die Golden Zitronen, hier zu hören mit dem Track Ma Place vom Album Who's Bad. Das waren die Goldenen Zitronen, die treten auf am Freitag, den 14. Februar in der Fabrik.

Jenny Wilson mit Love and Youth. Eher so eine Demo-Version. Den Song ist auch mal in so einer tanzbareren Nummer. Und das Ganze war auch vom gleichnamigen Album Love and Youth erschienen, damals 2006. Jenny Wilson kommt aus Schweden, ist da eine ziemlich bekannte Sängerin. Ich habe sie mal live gesehen beim Roskilde Festival und war erstaunt, wie bejubelt sie wurde und wie bekannt sie war und welche Menschenmassen sie da wirklich vor die Bühne bekommen hat. Und ich würde mir wünschen, dass es auch hier in Hamburg funktionieren würde. Sie spielt am Samstag, den 15.02. im Turmzimmer des Übel und Gefährlich. Das geht schon relativ früh los, 19 Uhr oder sowas. Ist ja auch nicht so groß, kann man wirklich mal hingehen und versuchen dort den Laden ein bisschen voll zu machen. Also musikalisch ist das schon wirklich ziemlich gut, was sie macht. Hier noch ein etwas neuerer Track, Like a Fading Rainbow. Das Ganze vom Album Hardships, vor 2-3 Jahren irgendwie erschienen. Jenny Wilson. No! Sugar left, no more soap to clean my hands, with no songs left for the choir. Oh, no more stitches for the dress, no more bread left to bless. I raise my hands to reach the sky. House with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the wind, oh, blow. So I left my fading life. I left my house with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the blood, flow. So I left my fading life. I left my house with an open door, left it like an open sore. I couldn't stop the wind, oh, blow. No, no more firewood, no sweep to brush away the mud stuck upon my shoot. Oh, no brush the fog around my feet, no pockets full of grain of crumbs, the wind, no cake, the soft ice, sweet. No, no more shimmering stars, no more strings on my guitar. Rainbow, das war Jenny Wilson, die Schwedin, könnt ihr live erleben. Am Samstag spielt sie im Übel und Gefährlich im Turmzimmer. Das ist der 15. Februar, 19 Uhr geht's los. Nicht zu spät kommt uns, verpasst ihr sie. Und das Ganze ist dann auch hier Konzerttipp der Woche beim Sunday Service. Am Sonntag, ebenfalls Übel und Gefährlich, spielen Future Islands, ein Trio aus Baltimore, welches so ein bisschen Richtung Synthie-Pop, ein bisschen so Richtung Wave auch geht. Von einem etwas älteren Album On the Water, hier ihr Track Before the Bridge. Das waren Future Islands Before the Bridge. Ihr könnt die Boys aus Baltimore live erleben und zwar am Sonntag, den 16. Februar im Übel und Gefährlich. Dann haben wir als nächstes für euch, Christian Kjellwander, auch ein Musiker aus Schweden. Wir haben gerade so ein bisschen skandinavische Invasion, zumindest diese Woche. Auch Christian Kjellwander aus dem hohen Norden aus Schweden spielt im Knust und zwar am nächsten Montag, den 17.02. hier sein Track Transatlantic. Musik. wanted it to end. This MS can roll and build by steel that bends. Under a million star sky, the bow wind brought more than tears to my eyes. And we all have ways of dealing with this fate. Now the nights are simply transports for the days. And I Atlantic. Das war Christian Kjellwander, der Schwede, live in Hamburg. Und zwar Montag, den 17.02. im Knust. Am gleichen Tag gibt es ein Dreifachkonzert im Übel und Gefährlich. Dort treten auf The Majority Says, dann Temples und Crystal Antlers. Letzter habe ich hier für euch mit einem Track, der heißt der Rattlesnake. Thank you. Rattlesnake. Die Crystal Antlers hörten wir. Die Band kommt aus Los Angeles, hat mit Nothing Is Real im Herbst ihre neue Platte veröffentlicht, ihre aktuelle, und spielt am Montag im Übel und Gefährlich zusammen mit The Majority Says, die sagen mir gar nichts, und dann noch Temples. Temples sind eine ziemlich neue, spannende Band aus England, die feinsten 60s sag ich mal, beeinflussten Pop machen, und ich habe noch viel mehr über Temples für euch in der letzten Stunde hier beim Sunday Service, weil diese Platte hier, Sun Structures von Temples, das ist hier die Platte der Woche, also auch die spielen am nächsten Montag im Übel und Gefährlich, ein Dreierpack, wo sich zumindest anderthalb Bands so ein bisschen lohnen, bei der dritten kann ich es nicht so richtig sagen. Da sind die Wooden Chips zu Gast nächsten Montag, spielen auf Kampnagel. Die Band kommt irgendwie auch Richtung, weiß ich nicht, San Francisco, Portland, die Ecke irgendwie. Veröffentlicht auch Thrill Jockey ihre Platte. Letzte erschien im Herbst, Back to Land betitelt. Hier kommen die Wooden Chips mit ihrem Track Ruins. Das war der Track Ruins von den Wooden Chips und der Sänger klang hier so ein bisschen wie Ira Kaplan von Yola Tango, fand ich. Aber das war er natürlich nicht. Das waren die Wooden Chips, spielen live am Montag, den 17.02. auf Kampnagel. Und dann noch nächsten Montag ein Doppelkonzert im Hafenklang mit zwei Bands vom Berliner More Music Label. Auch die erste Band von denen, nämlich Fenster, die kommen aus Berlin. Und von ihrem Album Bones im letzten Jahr oder inzwischen vorletztem Jahr erschien hier ihr Song O Canyon. Fenster, die spielen am Montag, den 17.02. im Hafenklang, zusammen mit Aloha Input, auch eine Band, die auf More Music ihre Platten veröffentlicht. Im letzten Jahr erschien da das Debütalbum Any Sum und hier kommt ihr Track Rubbish. Rubbish. Das war ein Track von Aloha Input. Die Band spielen zusammen mit Fenster, zwei Bands aus dem Hause More Music. Beides am Montag, den 17. Februar im Hafenklang. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Wenn ihr die Playlist nachlesen wollt oder nochmal die Sendung nachhören wollt oder auch vielleicht die Sendung der letzten Wochen, könnt ihr das alles online tun unter sundayservice.de. Ansonsten auch könnt ihr das, die Playlist abonnieren. Einfach mir eine E-Mail schreiben, dann bekommt ihr die automatisch nach der Sendung per E-Mail zugeschickt. Die Adresse dafür ist mail@sundayservice.de. Hier geht's weiter mit neuen Platten, mit neuer Musik aus dem Jahre 2014, die Sam Roberts Band.